MPs put forward proposals to change Theresa May's Brexit plan. Jetzt sind die Abgeordneten an der Reihe. Sie unterbreiten nun Vorschläge, wie das Brexit-Dilemma aufgelöst werden soll. Premierministerin Theresa May muss es zulassen, dass die Abgeordneten die Initiative ergreifen. Welche Anträge werden nächsten Dienstag zur Abstimmung stehen? Eine Gruppe im Unterhaus, zu denen Chuka Umunna von Labour gehört, will ein zweites Referendum. The Prime Minister said that having a referendum. Die Premierministerin sagt doch selbst, ein zweites Referendum liege auf dem Tisch und sei eine der Optionen. Und sie können das nicht mehr unterdrücken, denn die Regierung hat nicht mehr das Sagen. You can't just dismiss it because government's not in charge. Parliament is. Die große Frage lautet nur, ob eine Mehrheit des Unterhauses im Moment ein zweites Referendum befürwortet. Theresa May sowieso nicht, aber auch Labour-Chef Jeremy Corbyn will es nicht. Nur aber wenn Corbyn sich hinter diese Forderung stellt, hat sie nach allgemeiner Lesart eine Chance. Immerhin, Labour will einen Antrag kommenden Dienstag stellen, der wenigstens die Aussicht auf ein zweites Referendum offen hält. Customs Union, a strong single market deal. Wir wollen in der Zollunion und eng am Binnenmarkt bleiben, erläutert Rebecca Long-Bailey den Antrag von Labour. Eine Volksabstimmung ist eine Option. Labours Politik ist damit nicht, das Referendum zu unterstützen. Aber das Parlament soll es debattieren dürfen. Der Antrag Labours wird aber wohl abgelehnt werden. Mehr Chancen haben Anträge einzelner Abgeordneter, denen sich dann auch fraktionsübergreifend Mitglieder der konservativen Fraktion anschließen können. Als besonders aussichtsreich gilt ein Antrag der Labour-Abgeordneten Yvette Cooper. Er lautet: Wenn das Unterhaus bis Ende Februar keinen Vertrag mit der EU beschließt, dann wird es eine Abstimmung geben, den Brexit zu verschieben. Dieser Antrag hat gute Erfolgschancen. Die Konservativen sind umso mehr verärgert. Das Parlament wolle faktisch die Verhandlungen mit der EU selbst führen und die Regierung entmachten. Ian Duncan Smith hält das für unverzeihlich. They have to think carefully what would happen if they were in power. Sie sollten genau darüber nachdenken, was ist, wenn sie einmal an der Regierung sind und sie haben dann keine große Mehrheit. Das macht die Tür auf zu Chaos im Unterhaus. This opens the door to mayhem in the Commons. Die Abgeordneten kontern, das Chaos richte die Regierung an. Premierministerin Theresa May will derweil noch einmal auf die EU einwirken, nicht auf dem Backstop zu bestehen. Er könnte das Vereinigte Königreich zwingen, auf Dauer in der Zollunion zu bleiben, um eine Grenze zwischen Nordirland und Irland zu verhindern. Wenn die EU nachgibt, so das Kalkül, könnten ihr die Brexiteers, angeführt von Jacob Rees-Mogg, am Ende doch noch folgen. If the identified problems are changed, wenn sich die Dinge ändern, die wir angesprochen haben, dann ist es nicht eine Frage des Nachgebens. Es gäbe dann eine neue Realität, der wir uns dann stellen. Then it isn't so much a question of softening as there's a new reality to deal with.